Zum größten nationalen Trauertag suchten die führenden Kader der Partei des Staates und der Armee wie Kim Jong-nam, Pang Byung-soo und Park Bong-ju sowie der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die Funktionäre der Partei, Militär- und Machtorgane, des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen am 8. Juli den Sonnenpalast Kumsusan auf und erwiesen den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung. Zu beiden Seiten der Statuen beider Staatsführer standen die Fahnen der Partei der Arbeit Koreas und die Staatsflaggen der Republik und war die Ehrenformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und der Roten Arbeiter- und Bauernwehr angetreten. Ein Blumenkorb im Namen von dem verehrten Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, lag vor den Statuen. Im gemeinsamen Namen des ZK der PDAK, der Zentralen Militärkommission der PDAK und des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und im gemeinsamen Namen des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK und des Kabinetts der TVRK wurden die Blumenkörbe an den Statuen niedergelegt. Die Teilnehmer verbeugten sich davor. An den Tag suchten die Offiziere und Soldaten der Volksarmee und die Wehrtätigen aller Kreise und Schichten den Sonnenpalast Kumsusan auf und erwiesen den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihre Hochachtung.